Die palästinensische Reaktion auf den jüngsten Beschluss des UN-Sicherheitsrates war äußerst positiv. Die Militäraktion der israelischen Armee im Flüchtlingslager Jenin soll eingehend untersucht werden. Und das ist der palästinensischen Seite mehr als recht, denn sie hatte die schweren Kämpfe dort als Massaker bezeichnet, während das israelische Militär sich immer bedeckt gehalten und auch von viel weniger Todesopfern gesprochen hatte. Der Nahostgesandte der UNO, Rod Larsen, tänzelt unterdessen einen Diplomatischen Slalom, was die Wortwahl angeht. Er nannte die Zerstörungen im Westjordanland zwar entsetzlich, betonte aber auch, er werfe niemandem ein Massaker vor. Falls er damit für beide Seiten akzeptabel bleiben wollte, ist er schon gescheitert, denn die arabischen Staaten hatten in New York bei der UNO genau diesen Vorwurf, Massaker nämlich, erhoben. Thomas Nehls kommentiert die Resolution. Die einstimmig beschlossene Entsendung einer Untersuchungskommission ins von israelischen Panzern niedergewalzte Jenin als diplomatischen Erfolg zu feiern, zeigt den Grad der Degeneration, den dieser in Krieg ausgeartete Konflikt erreicht hat. Offensichtlich gilt es im Nahen Osten schon als Fortschritt, wenn nach Verbrechen an der Menschlichkeit die Polizei zugelassen wird. Man scheint sich daran gewöhnt zu haben, dass beide Seiten Rache und Vergeltung ungeachtet internationaler Konventionen bevorzugen und Kritiker solchen Vorgehens in ihre Schranken oder gleich außer Landes weisen. Gleichwohl ist der als vierte Resolution in 5 Wochen gefasste Beschluss ein erster Schritt, wenn er denn getan werden kann. Noch ist nichts klar, nicht einmal wie der geschickte Schachzug zustande kam. Hat Israels Außenminister Peres tatsächlich aus freien Stücken UNO-Generalsekretär Annan das Inspektionsangebot unterbreitet oder auf Drängen der US-Regierung, bei der er sich gerade aufhielt? Unklar ist auch, wann eine solche Untersuchungskommission in Marsch gesetzt und mit welchen Befugnissen sie ausgestattet sein wird. Ariel Sharon, der Meistermacher früherer Massaker Anfang der 80er Jahre, wird wissen, wie eindeutige Spuren von Kriegsverbrechen zu beseitigen sind. Im Fall von Jenin nur von quasi regulären Gefechten zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Terroristen zu sprechen, ist von einigen wenigen Augenzeugen der Vereinten Nationen angesichts des Desasters schon vor der Verabschiedung der Resolution als abwegig zurückgewiesen worden. Mindestens so wichtig wie die Untersuchung ist die Rückkehr Israels zu zivilen Gepflogenheiten im Umgang mit dem unterdrückten Feind. Die Abschottung von der Außenwelt muss schlimme Verdachtsmomente schüren und provoziert die Verbrecher der Gegenseite ohne dies zu weiterer Eskalation. Die Zusage, die Lage von der UNO dort begutachten zu lassen, wo Israel eigentlich gar nichts mehr zu suchen hat, ist ein bescheidener Anfang. Stapelweise warten andere Auflagen auf Erfüllung. In 3 Resolutionen des Sicherheitsrats werden von beiden Seiten die sofortige Waffenruhe, die Bildung eines Palästinenserstaates und vor allem der Rückzug Israels aus allen besetzten Gebieten gefordert. Keinem Verlangen ist entsprochen worden. Stattdessen stellt Israel ständig neue Bedingungen und führt der ganzen Welt vor Augen, was es heißt, bedingungslos eine Weltmacht hinter sich zu wissen. In keinem anderen Kriegs- und Krisengebiet könnte sich einer der Verursacher so ungestraft verhalten. Seit Jahren verhindert das Vetorecht der 5 ständigen Sicherheitsratsmitglieder in diesem Fall wirkliche Fortschritte. Wann immer ein Israel nicht genehmer Resolutionsentwurf das Licht der internationalen Staatengemeinschaft erblickt, wird zunächst Antisemitismus unterstellt. Ist dieser stereotype Vorwurf angesichts der Bandbreite der Kritikerländer nicht mehr aufrechtzuerhalten, wedelt Washington mit seinem Veto und erstickt die weitere Debatte. Dass die USA für die jüngste Resolution sogar die Initiative ergriffen haben, zeigt, wie selbstverständlich die darin enthaltene Forderung ist. Thomas Nehls kommentierte. 10 Tage lang war der amerikanische Außenminister Powell im Nahen Osten und die Weltöffentlichkeit hat jeden seiner Schritte beobachtet. Marokko, Ägypten, Israel, Westjordanland, Jordanien, Syrien und Endstation noch einmal Ramallah. Deprimiert, tatsächlich gedemütigt, mussten Paul und seine Leute feststellen, dass sie mit all ihren vielen Ideen und Entwürfen nichts hatten ausrichten können. Immerhin war überhaupt einmal eine hochrangige US-Delegation an Ort und Stelle. Lang hatte der Präsident Bush Jr. damit gewartet. Und das lässt einen fragen, wo liegen eigentlich die Prioritäten der amerikanischen Außenpolitik? Und wie viel Energie wird es noch kosten, sie ständig umzudefinieren? Wozu taugen die Pläne, Paul ein weiteres Mal zu entsenden? Wenn sich die Diplomaten schon jetzt die Zähne ausbeißen, müssen sie dann nicht in ein paar Wochen auf einem Niveau einsteigen, das noch viel ungünstiger ist. Wie geht es weiter nach der Paul-Reise und vor allem, war sie wirklich so unnütz, wie sie schien? Hören Sie dazu den Kommentar der Woche, Arthur Landwehr. Da kam er also zurück, der amerikanische Außenminister Colin Powell, mit leeren Händen. Kein Waffenstillstand im Nahen Osten, keine israelische Zusage, sich aus den jüngst besetzten Gebieten sofort zurückzuziehen. Nicht einmal sichtbarer Wille zum Frieden. auf keiner Seite. Eine fast beleidigende Behandlung durch den marokkanischen König, der offen fragt, was Paul eigentlich will. Und dann die Absage von Ägyptens Präsident Mubarak. Und am Ende ein amerikanischer Präsident, dem auch nichts Konkretes einfällt, der auf die Geschichtsbücher verweist, die schon zeigen würden, dass erfolgreich war, was als Flop erscheint. Hier greift George W. Bush vielleicht zu hoch, aber auch ich bleibe dabei. Diese Reise des Colin Powell gehörte zu den wichtigsten dieser Regierung. Und es war gut, dass Powell dieses persönliche und politische Risiko eingegangen ist. Allem voran, die Vereinigten Staaten sitzen nun endgültig nicht mehr auf der Zuschauertribüne, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Diese Regierung hat ihre Reputation in die Waagschale geworfen, die gilt es jetzt zu verteidigen. Mit Vorschlägen, Plänen, Konferenzen und persönlichem Engagement. Die Regierung Bush hatte viel zu lange geglaubt, sich heraushalten zu können und dabei viel Zeit und Bewegungsspielraum verschwendet. Aber jetzt geht nichts mehr ohne sie, auch wenn Sharon und Arafat erst einmal Unabhängigkeit demonstrieren. Colin Powells Reise war weiter wichtig, weil sie jede Illusion über die Situation im Nahen Osten zerstört hat. Es gibt keine schnelle Lösung, es gibt keinen einfachen Schubladenplan. Allen Beteiligten, vor allem aber der Bush-Regierung, ist jetzt klar, es muss sehr viel mehr eingebracht werden als halbwegs akzeptable Grenzen. Und vielleicht hat Powells Reise zumindest den Grundstein für einen neuen Friedensprozess gelegt, denn mit einem hat Powell in jedem Fall sein diplomatisches Geschick und seine außenpolitische Weitsicht erneut bewiesen. Von vornherein hat er diejenigen in seine Bemühungen eingebunden, ohne die sowieso nichts geht, die anderen arabischen Staaten. Denn Frieden wird nicht zwischen Ariel Sharon und Yasser Arafat vermittelt, sondern zwischen Israel und den arabischen Nachbarn. Colin Powells eigentliche Stolpersteine liegen aber derzeit in größerer Zahl in Washington selbst. Es ist keine wirkliche Linie erkennbar, auf der Präsident Bush und die anderen Mitglieder seiner Regierung Einfluss auf die Entwicklung im Nahen Osten nehmen wollen. Immer wieder dringen Eigeninteressen durch und werfen Powell Knüppel zwischen die Beine. Und nicht zuletzt fällt es Bush schwer, den schmalen Grat zwischen seiner Antiterroristendoktrin und der Rolle des fairen, vertrauenfindenden Vermittlers zu gehen. Da sind die Hardliner in der Regierung Bush. Für die bedeutete Bushs scharfe Rückzugsforderung an Israel und Powells Konzept des Einbindens der arabischen Staaten einen Verrat an der amerikanischen Sache. Sie kennen nur ein Ziel, im Kampf gegen den Terrorismus, den Irak zu bekämpfen und Saddam Hussein zu beseitigen. Dazu aber wird es nicht kommen, solange die USA einen Kooperationsweg mit anderen arabischen Staaten gehen oder gehen müssen. Und so pressten sie den Präsidenten, Partei zu ergreifen, fest zu seiner Doktrin zu stehen, dass Terrorist ist, wer Terroristen beherbergt, und jedes zivilisierte Land das Recht hat, sich gegen Terroristen zu verteidigen, auch Israel. Und wie soll ein Colin Powell als Vermittler und nicht als Partei auftreten, wenn zur gleichen Zeit der stellvertretende Verteidigungsminister auf einer Pro-Israel-Demonstration in Washington auftritt, die gleichzeitig eine Anti-Palästinenser-Demonstration ist? Das bringt Powell als Regierungsvertreter bei den Arabern in Misskredit und in Israel bekommt er das Image desjenigen in der Regierung Bush, auf den man am wenigsten bauen kann. George W. Bush versucht den Spagat. Er muss Israel erlauben, sich als Land im Kampf gegen Terrorismus zu präsentieren, denn er kann Selbstmordattentäter in Jerusalem nicht anders behandeln als Selbstmordattentäter in New York. Er muss von der palästinensischen Verwaltung verlangen, dass sie palästinensische Terroristen als das behandelt, was sie sind, Mörder Unschuldiger und nicht etwa Freiheitskämpfer. Als beteiligter Vermittler aber muss er auch das Ziel definieren. Frieden. Und Frieden im Nahen Osten gibt es nicht ohne Gerechtigkeit, sichere Grenzen für alle Beteiligten, akzeptable Lebensbedingungen und nicht zuletzt Würde. Respekt in der Art, wie man Menschen behandelt. Und da liegen die Forderungen an Israel, die man nicht einfach mit dem Hinweis auf Terrorbekämpfung wegwischen kann. Und da schließt sich auch der Kreis zur Paul-Reise. Das Engagement des Außenministers zwingt die Bush-Regierung, Erfolg zu suchen. Und sie wird diesen Erfolg nicht haben, wenn sie nicht die Interessen der Region statt der Interessen eines Beteiligten vertritt. Dass der saudische Kronprinz Abdullah mit Bush auf dessen Ranch in Texas über einen Friedensplan berät, ist so ein Symbol. Es soll zeigen, dass Bush verstanden hat, worum es geht. Was aber Powells zukünftige Reisen angeht, geißeln wir ihn nicht, wenn er wieder ohne Sichtbares zurückkommt. Erwarten wir langsame Schritte, frustrierende Shuttle-Diplomatie. Der Frieden ist es wert.